Ihr Lieben, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Jetzt wird bei uns Tacheles geredet. Thema der heutigen Sendung, mein schlimmster Fehler. Also, was ist euer schlimmster Fehler? Erzählt mir darüber und davon. Und ihr könnt mich erreichen wie immer unter 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Was ist euer schlimmster Fehler? Erster Anrufer Lothar, 46 Jahre alt. Hi. Hallo. Hallo Lothar. Ja, mein schlimmster Fehler ist der, dass ich vor über 20 Jahren meine Freundin umgebracht habe. Also ich war 25 und sie war 22. Und es kam zum Eklat. Wir hatten uns Tage zuvor gestritten und dann kam es zum Eklat und ich habe sie dann erwürgt und hat sie nicht überlebt und ich musste dafür im Knast. Wieso kam es zu dem Eklat? Um was ging es da? Sie hat meine Männlichkeit denunziert, wenn ich das mal so sagen darf. Hey, sie hat auf Deutsch gesagt, lass die Pelle abschneiden. Ne? Was hat sie gesagt? Sie war mit meinem Penis nicht einverstanden. Da war ihr nicht genug. Was hat sie gesagt? Lass dir ihn abschneiden oder was? Pelle. Pelle abschneiden. Die Pelle abschneiden? Ja, weil ich habe so ein Glied mit einer überlangen Vorhaut. Kann man so sagen. Nicht? Was hat sie zu dir gesagt? Ja. Vermutlich in einer intimen Situation. Richtig. Wir haben auf dem Fußboden gelegen. Ne, und gekuschelt und geschmust und alles, ne? Und dann kam das. Dann bin ich völlig durchgeknallt, bin ich da. Ja, ich sah am Hals gegriffen und gewürgt, ne? Bis, weil hier die Luft raus war, hat sich reingepinkelt. Also, da ging die Luft raus, die Blase ging raus. Herrlich, war schlimm. Also ich weiß gar nicht, was ich da gemacht habe. Ne? Was passierte dann danach? Direkt danach? Du hast sie, also wirklich, sie war dann auch tot, nachdem du sie so lange gewürgt hast. Ja, das habe ich gar nicht begriffen direkt danach. Ich habe dann, erst habe ich sie geklatscht, so Ohrfeigen, ne? Also milde, und dann bin ich im Badezimmer, habe ich ein Handtuch nass gemacht und versucht, sie sozusagen wiederbeleben. Ne? Das habe ich so gar nicht richtig begriffen. Hast du dann einen Arzt verständigt? Nee. Was passierte dann? Bist du dann mit dieser toten Frau in der Wohnung geblieben? Bis wann? Ich habe sie ins Bett gelegt. Du hast sie ins Bett gelegt. Also wir haben auf dem Fußboden gelegen und dann habe ich sie ins Bett gelegt und weiter auch so, was weiß ich, Animation, wie man das nennt, versucht. Und dann bin ich abgehauen und in den Wagen gestiegen. Ich dachte, jetzt bring dich um. Ne? Dann bist du weggefahren. Wohin bist du gefahren? Ja, ich bin erstmal weggefahren mit dem Wunsch, von der Mauer zu rasen oder was weiß ich so. Offensichtlich bist du nicht gegen eine Mauer gerast, sonst würden wir uns jetzt wahrscheinlich nicht unterhalten. Wo bist du hingefahren? Zu meiner Mutter. Zu deiner Mutter. Hast du dir das erzählt, was passiert war? Nein, habe ich nicht. Ich habe nur geheult. Mama, ich weiß nicht, was ich getan habe. Da warst du 25 Jahre alt. Richtig. Wann hat man dich erwischt, gepackt oder hast du dich selbst gestellt? Ich bin dann in der Wohnung zurück. Ich wusste, das geht nicht. Also, das ist scheiße, was da gelaufen ist und geworden war. Und ich bin nicht zurück und dann kam morgens die Schwester Wie, du hast die ganze Nacht dann bei der toten Frau zugebracht? Ja, ich habe da in der Hocke gesessen, ja. Am anderen Morgen kam die Schwester deiner toten Freundin und dann? Da habe ich die Polizei angerufen. Und du bist dann auf der Stelle verhaftet worden? Nee, das nicht. Hast du nicht gesagt, dass du es warst? Die wollten erst gar nicht kommen. Die wollten nicht kommen? Nee, was denn passiert? Ja, ist was Schönes passiert, nicht? So. Ich wusste auch nichts zu sagen und konnte auch nichts machen. Also, ne, ich hab da wohl gesagt, ich steck alles in Brand. Ne? Und dann kam jemand irgendwann? Dann kam Polizei. Und die haben dich dann mitgenommen? Ja, die haben erst gefragt, was Sache war. Die hatten gesagt, das wäre Rauschgift gewesen, so, ne? Weil die Polizei hatte mich vorher wegen Cannabis, also Haschisch, untersucht. Also ich war sozusagen schon polizeibekannt. Du bist dann wegen Mordes verurteilt worden? Nein. Nein? Nein. Weswegen denn sonst? Wegen Totschlag. Warum? Ja, wie, warum? Ja, also ehrlich, das ist kein Mord gewesen. Ja, ich habe nicht geplant, sie umzubringen. Ne? Und das ist kein Mord. Für Mord muss man Motiv haben. Ne? Tut mir leid, also für mein Verständnis ist das schon Mord, aber darüber müssen wir jetzt hier nicht diskutieren. Wie lange hast du im Knast gesessen? 5 Jahre. Nur 5 Jahre? Nur. Ne? Nur. Ne? Findest du das auch zu wenig? Schwere Frage, ehrlich. Ja. Ehrlich gesagt, ich wünschte, es wäre schon alles hinter mir. Ehrlich gesagt. Das heißt, du spielst mit Selbstmordgedanken? Nee, da habe ich früher mitgespielt, das tue ich nicht mehr. Was heißt, das alles hinter du hast? Was meinst du damit? Ehrlich gesagt, ich wünschte, dass alles schon hinter mir wäre. Was meinst du damit? Erstmal das Herz stehen geblieben, so, aber bedauerlicherweise bin ich dann notfallmäßig gerettet worden. Ach so, du meinst, dass du fast schon hoffst, eines natürlichen Todes bald zu sterben? Richtig. Ist auch so. Hast du in dem im Gefängnis eine psychologisch-psychiatrische Betreuung gehabt? Jetzt, im Moment? Jetzt im Moment. Klar, ich habe einen Hausarzt, der macht Psychotherapie. Macht er auch mit mir, macht er auch gut. Also, das ist schon richtig. Nur, da gibt's ja nichts dran. Ja, natürlich. Du bist ja nun lange aus dem Knast raus. Du bist jetzt, was habe ich gesagt, 46 Jahre. Richtig. Du bist dann ja schon 16 Jahre fast wieder in Freiheit. Richtig. Was hast du in diesen 16 Jahren gemacht? Gearbeitet. Was bist du vom Beruf? Schlosser. Gelernter Handwerksschlosser. Und arbeitest jetzt auch noch als... Nein, ich habe als Betriebsschlosser, Maschinenschlosser gearbeitet. Die Zeit. Und ich habe alle meine Schulden abgearbeitet. Aber ich bin darüber hinaus krank geworden. Warum wurdest du gerade so aufbrausend, als ich sagte, das ist Mord? Ja, weil es kein Mord war. Ist es für dich weniger schlimm deshalb, weil man das Totschlag nennt? Doch, ja. Aber ja. Das Mädchen lebt nicht mehr. Nee. Ja, das ist das Schlimme, die lebt nicht mehr. Das ist auch egal, ob Totschlag oder Mord, sie lebt nicht mehr. Das ist wie aktuelle Ronny Rieken-Geschichte, ne? Kinder umbringen. Ne? Ich habe kein Kind umgebracht. Das ist, dieses Verbrechen ist einfach nicht schön. Ne? Nicht schön ist. Aus dem Abstand heraus möchte ich sagen, Mord ist was anderes. Ne? Man muss ein Motiv haben, man muss... Okay, lass uns darüber nicht reden. Die Heimtücke und den Vorsatz und so weiter. Okay, ich will das gar nicht jetzt mit diesen Definitionen hier belasten. Du hast einen Menschen umgebracht, das reicht jetzt auch für unser Gespräch als Information. Dein Leben ist durch dieses Verbrechen hat sich vollkommen verändert. Entschuldigung. Nicht? Dein Leben hat sich vollkommen verändert durch dieses Verbrechen. Ja. Und du würdest heute sagen, ist das dein schlimmstes Unglück, dein schlimmster Fehler ist, dass du das begangen hast. Richtig. Wirst du je darüber hinwegkommen? Nein, ich glaube nicht. Hast du in den letzten 16 Jahren nochmal eine Frau, eine Freundin gehabt? Mehrere. Hast du denen erzählt, was du mit der damaligen Freundin gemacht hast? Ja. Und die Frauen sind bei dir geblieben? Ja. Domian, ich bin Hepatitis C infiziert. Mhm. Während meiner Haftzeit ist das gewesen. Mhm. Ich habe die Frauen auch davon, ich habe keine Frauen infiziert, nichts. Mhm. Mhm. Auch davon habe ich den Mitteilung gemacht. Würdest du sagen, dass dein Leben durch diesen Vorfall, durch dieses Verbrechen eigentlich zerstört wurde? Ja, ja, das möchte ich sagen. Nicht nur ich habe zerstört, sondern ich bin auch zerstört worden. Und ich möchte auch wirklich jeden und jede oder sonst was vor sowas warnen. Ne? Das ist es nicht wert, sowas. Also ich glaube, das ist so selbstverständlich, dass wir das gar nicht so ausdrücken müssen. Ich verabschiede mich jetzt von dir, Lothar. Es wird mir sehr schwer, mit dir zu reden, weil ich ein Unbehagen habe irgendwie. Aber... Ja, warum Unbehagen? Was habe ich dir denn getan? Du hast mir nichts getan. Das Unbehagen resultiert daraus, dass ich gerade so das Gefühl hatte, dass du da noch irgendwie einen Unterschied machst in der Begrifflichkeit des Totschlages und des Mordes. Ja, den mache ich. Mhm. Ja, vielleicht ist ja genau das mein Problem. Ne? Mhm. Ich möchte nicht mit Müll zugeschüttet werden. Mhm. Ne? Das ist natürlich ein Unterschied, klar, logisch, aber die Frau ist tot. Okay. Ja. Auf Wiederhören, Lothar. Wiederhören. Jetzt ist Cindy dran und Cindy ist 28 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Hallo Cindy. Thema heute Nacht, mein schlimmster Fehler. Ja, der ist heute passiert. Der ist heute passiert? Ja. Erzähl. Und zwar, es geht um meine Haare. Haare. Ja, und zwar, ich bin heute zum Friseur gegangen. Mhm. Ich hatte einen Termin heute Mittag um 12. Mhm. Und ich habe meine Haare also so 10 bis 15 Zentimeter, dann hätte ich sie hüftlang gehabt. Mhm. Decker und also alle Haare auf eine Länge. Mhm. Ich habe die, also die Naturfarbe ist so Straßenköterbraun, so was jeder hat. Mhm. Und da hatte ich schon so blonde Strähnchen drin. Und jetzt wollte ich heute eigentlich, also theoretisch nur die Spitzen schneiden lassen und dann saß ich dann da und dann kriegt man ja so ein paar Einfälle und Ideen beim Friseur. Mhm. Und dann habe ich gefragt, wie es denn mit einer Dauerwelle aussieht und da meinte sie, nee, so auf keinen Fall, weil die Haare sind schon strapaziert durch die Strähnchen. Mhm. Ja, ich sag, und eine Farbe? Ja, sagt sie, Farben könnte ich alles reinmachen. Mhm. Ja, ich sag, machen wir blond. Mhm. Gesagt, getan. Mhm. Sie hat also dann mal erstmal meinen Ansatz gefärbt, den Haaransatz nur. Und der dauert ja immer etwas länger, wie die eigentlichen Haare überhaupt. Mhm. Ja, und dann hat sie mich zum Spülbecken gebeten und dann wurden die restlichen Haare dort eingefärbt. Mhm. Da musste ich da sitzen sein, so Viertelstunde, 20 Minuten. Und dann kam hinterher nochmal, um den Gelbstich rauszuziehen, nachdem sie sie ausgewaschen hatte, die Farbe, hat sie dann noch eine Tönung drüber getan. Mhm. Ja gut, alles klar. Dann, die waren dann auch schon so furchtbar nett und freundlich zu mir. Ich hatte mich auch schon sehr gewundert. Ja, und dann sage ich so, ich sage, ist irgendwas nicht in Ordnung? Und ne, wäre alles okay. Und dann setzte sich die Friseurmeisterin neben mir auf den Stuhl und meinte so, sagte, du weißt, da muss einiges von deinen Haaren ab. Und dann habe ich so mit Zeigefinger und Daumen gezeigt, ich sag so viel, also so zwischen 10 und 20 Zentimeter, meinte sie, mindestens. Ich sag bitte. Ja, auf jeden Fall, sagt sie, ich habe nicht gewusst, dass deine Haare so darauf reagiert haben. Wie sehen die Haare aus? Unmöglich. Ich habe die Haare, du musst dir das jetzt so vorstellen, ja. Ich habe jetzt vorne die Haare, an den Seiten ist es auf Wangenlänge. Mhm. Ja, sie sind so, von vorne sieht es aus, als wäre es von hinten auch schön. Nur der Hinterkopf ist abgebrannt auf 2 Millimeter. Auf 2 Millimeter? Auf 2 Millimeter, ja gut. Die Haare waren fast bis zur Hüfte lang. Ja, und die sind jetzt abgebrannt auf 2 Millimeter. Wie abgebrannt? Durch die Farbe. Wie, die Farbe hat die Haare abgeätzt? Ja, abgeätzt, ja. Ach. Ja. Ich bin also... Ich dachte jetzt, du hättest irgendwie einen ganz schrillen Farbton. Nein, blond. Ich hatte gesagt, na gut, da machen wir blond, weil ich ja Strähnchen auch drin hatte. Also war es eine ganz aggressive Substanz oder die hat irgendwie fehlreagiert auf deinen Haaren? Ja, die Friseuse, die hat, sie meinte dann, sie hätte einen Fehler gemacht, sie hätte sich meine Haare nicht im nassen Zustand angeguckt. Ach du Jemine, sie hat die Haare gekämmt und alle Haare blieben im Kamm. Also hinten bist du fast skin jetzt. Ja, hinten ist, sie meinte, ich sollte nur den Pony und die Seiten stehen lassen und alles andere abrasen. Aber wie sieht das denn aus jetzt? Ja, es sieht ja, ich bin auch kein Skinhead. Ich bin also, allein jetzt mit 3 Kindern. Du hast an der Seite jetzt lange Haare. Also ich habe die Seiten so... Bis zu den Ohren oder wie? Ja, so wie so ein Pilz. Wie so ein Pilz. Und hinten, gar nichts mehr. Das geht doch nicht. Ja. Ich bin also... Cindy, das ist ein Riesenunglück, was da passiert ist. Also ein Riesenunglück nicht, aber es ist sehr unangenehm für dich, sagen wir so. Ich habe hier schon Rotz und Wasser geheult, ja. Und ich will auch hoffen, dass vielleicht einige Friseure oder Friseurinnen zuschauen und vielleicht sich bei dir melden und mir einen Tipp geben können. Oh ja, das wäre natürlich sehr schön. Obwohl was heute ich da machen kann, weil ich bin drauf und dran, die Frau zu versagen. Ja, also wir haben zwar heute eine feste Themensendung, aber ich würde sagen, in diesem Fall machen wir eine Ausnahme. Wenn da ein heißer Tipp kommt, stellen wir denjenigen hier auf den Sender. Ja, und vor allen Dingen, was ich mit meinen Haaren mache. Ja, natürlich, ja, das, ja. Das ist der Hammer, ja. Ja, also im Prinzip müsstest du jetzt alles abrasieren. Ich müsste theoretisch mir eine Glatze scheren lassen. Vielleicht 3 Monate nicht mehr aus dem Haus gehen, ja. Weil ich kann mir das nicht vor. Ich bin also völlig aufgelöst. Und ich habe dann auch, ich habe gar nichts mehr, die war am Kämmen und so ganz vorsichtig immer so, ich sag, kämm mal richtig die Haare. Bist du nicht tobend aus dem Friseursalon gegangen? Nein, ich konnte gar nichts mehr sagen. Du warst völlig geplättet. Ich habe nur noch, ich muss nach Hause, ich muss heulen und ich kam dann nach Hause und mein Freund, der kam dann auch. Und ich war da gerade am Telefonieren, der guckte und war so am Grinsen und dann... Hat die Friseuse sich dann zumindest entschuldigt? Also sie, ich habe sie dann nochmal angerufen, weil das, ich hatte das hinten gar nicht im Friseursalon gesehen. Mhm. Ich habe das erst zu Hause gesehen. Ich denke, was ist hinten mit meinen Haaren los? Ja? Arme Cindy, du bist ja ganz aufgeregt. Ich mag schon. Ja, aber vielleicht sollst du jetzt das Beste drauf machen. Schier dir eine Glatze. Ja. Erinnerst du dich an die Sängerin Sinéad O'Connor? Ja, ich habe auch heute schon gehört. Sah doch geil aus damals. Ja. Aber Demi Moore 2,5 Millionen Mark gekriegt. sofort, ja. Also mach das Beste raus. Es gibt sicher noch Schlimmeres. Und mach dieser Friseurtante da mal ein bisschen Dampf, ne? Weil das darf ja nun wirklich nicht passieren. Ja, also ich werde morgen an der Verbraucherzentrale, Industrie- und Handelskammer, werde mich überall kundig machen und ich ziehe damit ihr vor Gericht. Das ist mir egal. Also Cindy, das war... lange genug gebraucht, um die Haare so lang zu haben und dann kommt da so ein Fuschball raus, oder nicht? Sehr, sehr, sehr traurig. Ja. Ich wünsche dir viel Glück und dass die Haare ganz schnell wieder nachwachsen. Alles klar. Tschüss. Danke, tschüss. Tschüss. Ihr Lieben, mein Thema der Nacht hier bei uns im Talkradio Domian heißt Mein größter Fehler. Cindy hat jetzt gerade von ihrem größten Unglück erzählt, was ja nun gerade in der letzten Zeit passiert ist, nämlich heute. Ich frage euch, was ist euer vielleicht auch so charakterlich größter Fehler, wo ihr sagt, da mag ich mich selbst gar nicht leiden und aufgrund dieser Tatsache komme ich auch nicht so gut bei den Leuten an. Oder vielleicht auch den gröbsten Fehler, den ihr in eurem Leben bisher gemacht habt. Den ihr vielleicht bereut auch, oder sehr bereut sogar. Also, meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Barbara, 37 Jahre alt. Ja, hallo Domian, Barbara. Grüß dich. Guten Morgen. Ja, jetzt zu dir. Ja, dein größter Fehler. Mein größter Fehler war, dass ich 1980, nein, 82 war es, meine Tochter, sie war damals 1,5 Jahre alt, zur Adoption freigegeben habe. Mhm. Mhm. Damals durch die Familienverhältnisse, Mann im Gefängnis, alleine, Sozialhilfe, Jugendamt schaltete sich ein, die Mutter schaltete sich ein, alles schoss auf einmal gegen mich. Moment, welche Mutter hat sich eingeschaltet? Meine Adoptivmutter. Deine Adoptivmutter? An der ich also aufgewachsen bin, wohlbehütet, sitzt gerade Kind, das Kleidchen muss richtig sitzen, nimm dich. Und die hat dir abgesprochen, dass du Verantwortung tragen kannst für das Kind? Ja. So in etwa? Ja, auf jeden Fall. Mhm. Weil konnte ich auch nicht. Warum konntest du das weil nicht? Weil ich von zu Hause gar nichts mitgekriegt habe. Mhm. Weder Kochen, noch Haushalt, noch sonst was. Moment, wie alt warst du damals? Ich war damals knapp 19. Ja. Mhm. Und hatte wirklich von null Ahnung. Mhm. Ich wusste nicht, was Rühreier sind, was Spiegeleier sind. geschweige denn Eier kochen, das war schon das erste Problem. Aber immerhin hast du das Kind aus dem Gröbsten schon mal rausgekriegt, ne? Wenn es anderthalb Jahre alt war. Das habe ich geschafft. Hast du da alleine gelebt oder noch bei deiner Adoptivmutter? Nein, da habe ich, ich war verheiratet, ich habe 1979 geheiratet. Mhm. Mein Mann, der ist dann straffällig geworden, ging dann für anderthalb Jahre ins Gefängnis, kam dann wieder raus und ging wieder für 3 Jahre ins Gefängnis. Mhm. Warum? Ich sag mal, der Umgang, den er damals hatte. Was hat er denn angestellt? Der hat Scheckbetrug begangen. Mhm. Der hat also eine sehr gute Stelle damals gehabt. Der hat als Operator gearbeitet, hat gutes Geld verdient. Mhm. Okay, auf jeden Fall war er im Knast. Ja. Und du standst alleine da. Und du bekamst von außen Druck, dass du das Kind abgeben solltest, weil du nicht imstande warst oder angeblich nicht imstande warst, die Erziehung verantwortungsvoll zu organisieren und durchzuziehen. Richtig. Mhm. Ich war auch total, durch das Ganze, was auf mich einschlug, was auf mich einprasselte, war ich einfach überfordert. Hast du dann das Kind freiwillig abgegeben oder gab es da einen großen Kampf, einen Krieg? Es gab einen ziemlichen Kampf, eigentlich mit mir selber. Mhm. Mit mir selber, ob das richtig ist, mhm. ob das der richtige Weg ist. Hast du dich denn dann doch dafür entschieden? Ich habe mich dann dafür entschieden, ja. Ist blutet einem da als Mutter denn nicht das Herz, wenn man so einen kleinen Kerl, was ein Junge, ein Mädchen? Ja, war ein Mädchen. Mädchen, so ein kleines Mädel, anderthalb Jahre dann weggibt? Ja, das hat höllisch wehgetan. Wie war die Situation? Hast du das Kind irgendwo hingebracht oder hat man es abgeholt? Das Jugendamt ist also gekommen, die haben die Kleine erstmal in eine Pflegefamilie gegeben. Die haben die Kleine von dir zu Hause abgeholt? Ja, und dann haben die erstmal in eine Pflegefamilie gegeben. Dann habe ich dann, weil ich musste mich ablenken, habe ich mir dann Arbeit gesucht. Ich habe dann angefangen zu arbeiten. Was hast du der Kleinen gesagt, als die dann aus der Wohnung ging? Gar nichts, ich konnte nichts sagen. Ist sie denn mit den anderen Leuten mitgegangen? Wollte sie? Aber schreiend. Schreiend, ja. Schreiend. Also ich konnte auch nichts sagen. Dieses Bild hast du wahrscheinlich immer vor Augen, ne? Ja. Wie dieses kleine Mädchen schreiend aus deiner Wohnung rausgeht. Ja, immer. Das hat mich also bis zum heutigen Tage verfolgt. Weißt du, wo das Kind heute ist? Ja. Weißt du, hast du Kontakt mit ihr? Ja. Seit wann? Seit dem 30. Oktober. 98? Ja. Wie kam es zu dem Kontakt? Ich habe also vor 8 Jahren habe ich angefangen, meine Tochter zu suchen. Mhm. Über Freunde, die bei der Polizei waren, Informationen zu kriegen. Mhm. Ich habe immer nur, was ich rausgekommen habe, war, die lebt also bei einer Familie, Eltern, so und so, kann in deiner Nähe sein. Mhm. So, das war das Einzige, was ich immer wusste. Mhm. Und dann habe ich also mal das Jugendamt angerufen und die haben mir dann gesagt, gut, wenn das Mädel 16 ist, hat das Kind das Recht, die Eltern zu suchen. Mhm. Das hat sie wohl auch gemacht. Ja. Sie hat beim Jugendamt angefragt und wollte also wissen, wer Mutter ist. Und die haben dann wohl auch so weit, wie sie wollten oder durften, Auskunft erteilt. Mhm. Und ich als Mutter habe das Recht, wenn mein Kind 18 ist, sie zu suchen und dann auch Auskunft zu bekommen. Nun ist sie ja fast in dem Alter im Moment, wie du damals alt warst. Ja. Ne? 19 ungefähr ist ja, sie. Ja, sie ist 18. Ja. Sie ist am 29. Juni 1980 ist sie geboren. Mhm. Und sie ist verheiratet, hat einen ganz lieben, netten Mann. Hat sie dir das verziehen? Ja. Hat sie? Ja. Hast du ihr ihre Gründe, deine Gründe begreiflich machen können? Ja, offen und ehrlich drüber gesprochen, so wie es damals war. Ja. Weil ich denke, das ist der einzige Weg, um es vernünftig anzufangen. Nun hast du damals das kleine Mädchen schreiend aus deiner Wohnung herausgehen sehen oder man hat es herausgenommen quasi. Mhm. Und wie hast du sie denn wieder gesehen? Was war das für eine Atmosphäre und für eine Situation? Sie hat mich erstmal angerufen. Mhm. Sie hat mich angerufen und das habe ich erstmal gar nicht geschnallt, weil das war so, ich war so perplex. Nur wie sie dann den Namen von der Frau vom Jugendamt sagte, da hat es bei mir geprasselt. Da wusste ich Bescheid, wusste ich, das ist es. Und dann haben wir bestimmt 2 Stunden miteinander telefoniert, aber so miteinander telefoniert, als wenn wir uns schon ewig kennen würden. Und das war für mich so ein unheimlich tolles Gefühl. Und dann haben wir dann auch gesagt, wir treffen uns. Und dann haben wir uns sofort den Montag da drauf, haben wir uns getroffen. Konntest du überhaupt was sagen, als du sie dann gesehen hast? Oder kamen die Tränen? Ganz die Mutter. Das war das Einzige, was ich gesagt habe. Ganz die Mutter. Ganz die Mutter? Ja. Ja. die Augen, das Gesicht. Barbara, du sagst, hast du angerufen bei uns zum Thema Mein größter Fehler. Du würdest das also, obwohl du das so plastisch dargestellt hast, wie deine Situation damals war, doch heute sagen, ich hätte es nicht machen sollen. Heute sage ich, das, was ich gemacht habe, war richtig. Aber? Weil ich sehe, was aus dem Kind geworden ist. Mhm. Aber als ich sie weggegeben habe, die ganzen Jahre über, wo ich Angst hatte, ah, ja, ich verstehe. Was ist mit ihr? Mhm. Hat sie es gut zu Hause? Mhm. Oder Missbrauch? Das heißt, bis zum 30. Oktober hast du gedacht, das war mein größter Fehler. Ja, heute, Panik. Heute, nachdem du sie kennengelernt hast und sie wohl auch vorgefunden hast, sagst du, es war vielleicht doch alles ganz gut. Und vor allen Dingen, man hat ein Bild von dem Kind. Man weiß, was draus geworden ist. Mhm. Man sieht es. Meinst du, du hättest dieses Mädchen auch gut erziehen können? Oder waren die Situationen und die Umstände doch zu beschwerlich für dich damals und zu letztendlich zu belasten für alle? Kann man nicht mehr sagen. Nein, kann man nicht. Mhm. Kann man nicht, ne? Meinst du, dass ihr ein gutes Verhältnis jetzt aufbauen könnt? Ja. Ja. Offen und ehrlich? Ja. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Wie viele Kilometer wohnt sie von dir entfernt? 53. Ja, das ist nicht weit. Das ist nicht weit. Der weiteste Weg lohnt sich. Jetzt bist du im hohen Alter von 37 Jahren Mutter geworden. Ja, und Oma. Und Oma auch gleich. Eine ganz, ganz junge, knackige Oma. Total. Mann. Das ist einfach super. Ja. Und deshalb, ich habe eine Bitte, Domian, was ich sagen möchte. Alle Mütter, die irgendwann ihre Kinder mal abgegeben haben zur Adoption und die das Verlangen haben, zu wissen, was mit dem Kind ist, sucht eure Kinder. Mhm. Sucht sie, egal was dabei rauskommt. Mhm. Aber es fällt einem wirklich eine Riesenlast von der Seele. Das kann, glaube ich, jeder nachvollziehen. Ja, und ich muss sagen, ich bin unheimlich stolz auf meine Tochter, dass sie mit ihren 18 Jahren schon so weit ist. Ja. Also schön, dass die Geschichte sich so entwickelt hat und jetzt auch so ein Ende zu nehmen scheint. Alles Gute dir und der Tochter. Dir auch, Domian. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Daniel, 24 Jahre alt. Hallo. Ja, hallo. Daniel, guten Morgen. Ja, guten Morgen. Was ist denn dein größter Fehler, dein schlimmster Fehler? Ja, mein schlimmster Fehler war, dass ich vor ungefähr einem halben Jahr, also etwas mehr als 5 Monaten, war ich in einer Talkshow. Mhm. Und habe dort über ein zurückliegendes Thema aus meiner Jugend gesprochen. Bei wem warst du in welcher Talkshow? Bei Vera. Bei Vera am Mittag? Ja. Mhm. Ja, und du hast gesprochen über was genau? Über Drogen, dass ich früher mal eine Menge Drogen genommen habe. Mhm. Verschiedene Sachen. Eigentlich ja, fast alles. Und aber die Zeit war vorbei irgendwann, als es Richtung Job ging. Und da war dann mein Problem, dadurch der Fehler, dass das Geschäft von meinen Eltern und mir halt völlig ruiniert wurde, weil die Show hatten da so viele Leute gesehen und wir hatten dann keinerlei Kontakte mehr. Also Moment. Die Leute haben nicht mehr angerufen, Geschäftskunden. Was war das Thema der Talkshow? Das Thema der Talkshow war Drogen. War Drogen auch. Ne? Ja. Und du hast aus deiner Jugend geplaudert. Ja, richtig. Wie alt warst denn du da, als du mit den Dingen zu tun hattest? Oh, das ging vom 16. bis zum 22. Lebensjahr ganz grob. Mhm. Was für Drogen waren das? Ja, alles eigentlich. Speed, Koks. Auch Heroin? Alkohol, nein, kein Heroin. Kein Heroin, ne? Ja. Nee, das war dann doch irgendwie noch eine Grenze da. Jetzt haben deine Eltern ein Geschäft, sagst du? Ja, mit mir zusammen, also wo ich dann eingestiegen bin, mit 22 ungefähr. Was für ein Geschäft war das oder ist das? Das war ein Immobiliengeschäft. Immobilien, ne? Also ist es noch, aber nicht mehr lange. Wie, und jetzt nach diesem Talkshow-Auftritt? Ja. Hat das so eine gravierende Folge gehabt für euer Geschäft und euer Unternehmen? Ja, richtig. Erzähl das mal ein bisschen genauer. Ja, es fing damit an, dass halt die Interessen nachgingen. Also ganz krass ab diesem Zeitpunkt, also zuerst wussten wir ja gar nicht, woher das kam. Uns haben Leute halt einfach nicht mehr angerufen, sie haben nicht mehr reagiert, wollten nichts mehr mit unserem Geschäft zu tun haben. Und bist du sicher, dass es da dann kamen auch die ersten, die halt klipp und klar gesagt haben, hör mal, das mit eurem Sohn, und eine haben mich auch persönlich angesprochen von denen. Das hätte ihnen ganz missfallen. Du bist, um das mal klassisch zu finden, du warst in dieses Geschäft richtig involviert, ne? Du warst also Mitarbeiter. Ja, 1,5 Jahre habe ich da fest drin gearbeitet und wollte das auch in näherer Zukunft übernehmen. Ich weiß es nicht, ich habe so oft schaue ich Vera am Mittag nicht, sodass ich mich erinnern kann, ob die Nachnamen da auch eingeblendet werden. Ja, doch, wohl. Also ich habe vielleicht nicht sagen sollen, mein Nachname oder beziehungsweise hätte mir mal vorher dran denken sollen. Aber war wohl der ganze Name eingeblendet. Mhm. Dadurch ist der Stein da wahrscheinlich ins Rollen gekommen, ne? Nämlich sonst einfach nur so Daniel, es werden dich ja nicht alle vom Sehen kennen. Ja, richtig. Die haben mich alle halt im Fernsehen erkannt, also in der Show. Wie ist denn jetzt so der, ja, der geschäftliche Zustand eurer Firma? Ja, ein, zwei Projekte in 5 Monaten sind zu wenig zum Überleben. Das heißt, ihr seid kurz vom Pleite, oder wie? Konkurs. Konkurs. Ja, was für meine Eltern nicht unbedingt das Problem ist. Wir wohnen, also meine Eltern wohnen halt in einer ziemlich großen Villa, aber das Geschäft ist am Arsch und ich habe sozusagen meine Berufschancen damit selbst kaputt gemacht. Du ärgerst dich richtig, dass du da hingegangen bist. Ja, richtig. Du hattest dich aber für diesen Auftritt beworben wahrscheinlich, oder? Über einen Freund. Also ein Arbeitskollege hat mich da reingelotst. Hat mir gefragt, ob ich zu so einer Talkshow gehen würde. Manchmal klar, er war so quasi Vermittler. Und irgendwann hat die Talkshow persönlich angerufen, hat gefragt, ob ich so ein Thema, was ich dann halt schon vorher schon angegeben hatte. Dieser Arbeitskollege, hat der für die Talkshow gearbeitet oder hat er einfach nur davon gehört? Ja, für so eine Vermittlungsagentur, ob das jetzt die Talkshow selbst war, weiß ich nicht. Also der hat auf jeden Fall schon mal Kohle dafür bekommen, dass er dich vermittelt hat. Ja, richtig. Vermutlich, ne? Ja. Dann haben die bei dir angerufen. Und wie lief das dann weiter ab? Haben die länger mit dir am Telefon erstmal gesprochen oder wie ging das? Ja, das waren 3 Gespräche innerhalb 2 Monaten ungefähr. Und da wurde halt immer wieder gefragt, ob ich das Thema, also ob ich noch an dem Thema Interesse hätte, ob ich darüber reden möchte. Und irgendwann beim 3. Gespräch wurde es halt ziemlich genau. Da habe ich Flugtickets versprochen bekommen, habe einen Termin bekommen. Nach Berlin, ne? Ja, richtig. Wie viel Gage zahlen die? Ich habe 1500 Mark bekommen. 1500 Mark. Bist du bei diesen Vorgesprächen von den Mitarbeitern der Talkshow auf eventuelle Gefahren aufmerksam gemacht worden? Also das ist vielleicht nicht einmal. Ich meine, ich möchte jetzt nicht dafür verantwortlich machen, war ja mein Fehler, mein schlimmster Fehler. Aber aufgeklärt wurde ich nicht ansatzweise. Also du bist bedient von Talkshows. Ja. In der Tat, also das wundert mich sehr, dass so ein Auftritt zu so einem Thema in einer Immobilienfirma so eine Auswirkung hat. Aber wenn du es erzählst, wird es natürlich stimmen. Ja, ja. Also oftmals denke ich auch, wenn ich diese Talkshows sehe, welche Nachwirkungen das für die Leute unter Umständen haben wird, auch im persönlichen Bereich. Ja, ich habe es gehört und ich möchte auch jedem davon abraten, mit brisanten Themen oder mit einem Job, der auf dem Spiel stehen könnte, mit sowas rumzuspielen, das ist echt nicht mehr zu spaßen. Auf jeden Fall ist bei dir im Moment so die Gefühlslage, dass du dir selbst die Schuld gibst, dass du da hingegangen bist. Du gibst denen nicht die Schuld, dass die dich da hingelockt haben und das aus dir rausgekitzelt haben. Ja, ich gebe schon mir selbst die Schuld und meine Eltern auch. Also. Aber du bist noch jung, Daniel. Ja. Irgendwie wirst du nochmal Fuß fassen, gehe ich ganz, ganz klar von aus. Ja, will ich hoffen. Ja, dafür wünsche ich dir Glück. Alles klar, danke. Tschüss, Daniel. Tschüss. Schönen Abend noch, ciao. Danke, tschüss. 1.33 Uhr und 8 Sekunden und jetzt machen wir Pause. Uhr 34, 13 Sekunden, hier ist Radio 1 Live, weder Fernsehen mit der Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht heißt unser Thema Mein schlimmster Fehler. Was ist euer schlimmster Fehler und was war bisher euer größter Fehler, den ihr begangen habt in eurem Leben? Oder was ist euer schlimmster Fehler so charakterlich? Wenn ihr mir davon erzählen wollt, meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Und wenn ihr ein Bildtelefon zu Hause habt, könnt ihr gerne hier bei mir anrufen. Wir sind mittlerweile so modern ausgestattet, dass wir euch dann auch auf den Sender schalten können. Wenn ihr Interesse habt, dass wir mit einem mobilen Domian-Telefon mal zu euch kommt, wenn ihr vielleicht in einem Saunaclub arbeitet oder in einem Bordell arbeitet oder eine sehr abgefahrene Nachtarbeit habt und von dort aus ein bisschen mit mir plaudern wollt, dann schreibt uns ganz einfach, schreibt an den WDR 1 Live Domian, Stichwort Bildtelefon 50 600 Köln, und vielleicht kommen wir dann zu euch und dann kann ich euch via Bildtelefon sehen. Morgen sind wir mit unserem mobilen Domian Bildtelefon in Köln, im Savoy. Das ist eine Diskothek am Zülpicher Platz, früher 42, und da steigt eine riesen Lesbenfete. Und ich bin sehr gespannt, was die Mädels uns alles zu erzählen haben werden und wen wir da alles sehen werden über Bildtelefon. Da sind wir morgen. Jetzt geht's weiter mit unserem Thema, mein größter Fehler, und ich begrüße herzlich Moni, und die ist 39 Jahre alt. Ja, hallo Domian. Moni. Ja, also mein größter Fehler war eigentlich mal vor, ist schon eine ganze Ecke her, vor 15 Jahren in einer Piepshow zu arbeiten. Vor 15 Jahren in der Piepshow zu arbeiten? Ja. Warum war das ein größter Fehler? Ja, ich hab also damals, wie man so schön sagt, aus Liebe gemacht zu einem Mann. Aus Liebe zu einem Mann in einer Piepshow? Ja, wir brauchten ein bisschen Geld und er hat eben erklärt, es ist nicht so schlimm. Und also ich bin da hingegangen, wir haben ich habe gearbeitet und also ich habe es mir ganz anders vorgestellt, als es nachher ablief. Mhm. Na, mir wurde gesagt, man tanzt da so ein bisschen als nackte Frau auf einer Platte und da gehen ein paar Klappen runter. Mhm. Also ich habe die Männer nachher gesehen, die sind über diese Klappe geklettert. Jetzt muss ich mal gerade unterbrechen, du sagst gerade was von Frauen. Ich habe gerade groß angekündigt, dass unser Mobiltelefon morgen bei einer großen Lesbenparty ist, im Savoy. Ich glaube, ich habe gar nicht dazu gesagt, dass das in Köln ist. In Köln ist Savoy am Zürpicher Platz. Jetzt aber zu dir, zu deiner Geschichte zurück. Fiel mir gerade ein, während du erzählt hast. Ja, also ich glaube, mein größter Fehler war wirklich mal überhaupt mal in einer Piepshow zu arbeiten. Wie lange hast du da gearbeitet? Ja, 2 Jahre. 2 Jahre? Ja. Ja. Wie hast du dich währenddessen gefühlt in dieser seltsamen Rolle da auf der... Nee, am Anfang ging es noch. Also die Leute da an der Kasse, die da so gestanden haben, die haben von uns Fotos gemacht und wir wurden dann eine Kartei aufgenommen. Mhm. Und ja, am Anfang ging, also die ersten 2-3 Tage ging es alles in Ordnung. Und irgendwann hieß es dann, ja, es gibt auch sogenannte Solokabinen. Mhm. Und diese Solokabinen, die beinhalteten, dass ein Mann an der Kasse 5 Mark zahlte und uns 2 Minuten... ja, persönlich bekam, möchte ich mal so sagen, eine Scheibe zwischen uns. Ja. Also eine Scheibe. Also der Mann sah uns denn nacken. Konntest du den Mann auch sehen? Ja, um Gottes Willen, natürlich. Konntest du auch sehen, ne? Ich habe erlebt, dass ein Mann sich innerhalb von 2 Minuten auszieht. Ich möchte jetzt mal ordinieren, wenn sich einen runterholt und wieder anzieht. Innerhalb von 2 Minuten. Es ist wirklich wahr. Man kann es nicht glauben. Und dann gab es auch diese sogenannten Solo-Kinos. Mhm. Und da ist man dann, man musste ja, wenn man da gearbeitet hat, man musste da reingehen. Es hieß von außen hin hieß es, man lässt sich nicht anfassen. Da war ein kleiner Raum, da war dann da lief ein Pornofilm, der Mann saß da drin und die Frau sollte nur tanzen. Mhm. Ja, als Frau bekam man dafür 10 Mark, der Mann, ich weiß nicht, was er zahlte, 30, 40, 50 Mark. Und ja, im Prinzip bin ich dann aus einer Piepschule nach der anderen geflogen, weil ich gesagt habe, ich lasse mich hier anfassen. Also die Männer haben dann doch gegrapscht? Ja, die wollten. Mhm, die wollten, ja. Und es war im Gang und Gäbe, ne? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich habe dann nach dieser Zeit also einfach meine Meinung über die Männer geändert. Wie hast du denn danach oder vielleicht bis heute über die Männer gedacht? Oder wie denkst du über die Männer? Nee, also ich habe die Männer mit ganz anderen Augen gesehen, muss ich wirklich sagen. Mhm. Jetzt erkläre mir mal bitte, warum du das als einen so großen und gravierenden Fehler einstufst, dass du dort gearbeitet hast. Ja, ganz einfach, dass wenn mich heute ein Mann anspricht, ich sehe ihn mit anderen Augen. Mich spricht irgendein Mann an, es mag ja manchmal harmlos sein, aber man sitzt in irgendeinem Café und irgendeinem Restaurant. Also ich sehe in dem Moment den Mann da mit anderen Augen. Mit welchen Augen siehst du dann den Mann, wenn er dich anspricht? Ja, das ist eine gute Frage. Also ich möchte mal so, ich war ja in dieser Piepshow und die Männer kamen in allen Schichten, möchte ich mal sagen. Die kamen dann mit Anzug, Krawatte, ich möchte mal sagen, vielleicht aus der Mittagspause und haben da eben innerhalb von 2 Minuten, wie ich schon gesagt habe, die haben sich dort eben mal schnell befriedigt. Und wenn ich so einen Mann sehe und man denkt, der ist ein ganz seriöser Geschäftsmann, unterm Strich denke ich dann, naja, der... Das ist auch so ein Schwein. So. Also wir haben in gut vier Wochen hier das Thema Männer sind Schweine. Oh Gott. Da könntest du da sicher nochmal anrufen. Ja, mit Sicherheit. Ja. Ist das denn so gravierend, dass dein Verhältnis zu Männern dadurch völlig kaputt gegangen? Auf jeden Fall, ja. Hast du keinen Freund, keinen Mann danach mehr? Doch, ich habe einen Freund wieder. Ich hatte auch einen Mann und die Ehe ist auch kaputt gegangen, aber ich habe jetzt auch einen Freund, aber im Prinzip, das Thema müsste ich mich nochmal melden. Männer sind schwach. Ja. Aber dein Freund, dein Mann, mit dem du jetzt zusammen bist, den siehst du schon mit anderen Augen. Ja, der weiß jetzt zwar alles, aber irgendwo sehe ich ihn auch so mit Augen, ja, weil er hat ja auch nur einige Sachen gemacht. Er geht ja oder ist schon mal zu einer anderen Frau gegangen und da sehe ich ihn dann auch schon so. Gab es, Moni, ein ganz besonderes Ereignis, an das du dich erinnerst damals, was dir besonders zuwider auch ist? Ja, muss ich dazu sagen, das war ein Jugoslawe, der kam. Das hieß zur damaligen Zeit ein Solo-Kino, man wurde über Mikrofon gerufen und dieser Mann kam dann immer wieder in diesen Raum und wollte mich eben immer wieder anfassen und ich habe ihm versucht klarzumachen, ich bin nur hier, um ihm zu tanzen und er kann seinen Pornofilm gucken, kann machen, was er will und er kam also bestimmt 5, 6, 7 Mal und irgendwas musste ich ihm ja nun erzählen und irgendwann habe ich gesagt, naja, man kann ja nicht mit anfassen und weißt du und Krankheiten und dies. Und das 6., 7. Und er kam am Tag 6, 7, 8 Mal. Und irgendwann kam er mit Kondome an, er kam da mit Pillen an, hat mir erzählt, also ich brauche keine Angst haben. Und ich habe gedacht, das kann alles nicht wahr sein, was da abläuft. Aber irgendwann, das Kuriose war ja, als irgendwann dieser Chef von dieser Piepshow mitgekriegt hat, dass ich das nicht mache, was eigentlich offiziell ja nicht gemacht werden darf, dann wurde ich gefeuert. Dann wurdest du gefeuert. Ja. Also eine unangenehme Erinnerung für dich, eine unangenehme Zeit, dein größter Fehler, dass du dich darauf hast eingelassen. Und das auch noch wegen eines Mannes, ne? Ist ja abgefahren. Ja, ja. Das ist ein Schuss nach hinten für die Männerwelt. So sieht's aus. Mann. Aber es gibt auch doch noch ein paar nette Männer, Moni. Na, mit Sicherheit. Ich hab einen sehr netten, ja. Alles Gute. Alles klar. Tschüss, Moni. Danke. Tschüss. Rüdiger, 55 Jahre alt. Ja, hier ist der Rüdiger. Schönen Abend. Guten Abend. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Dein größter Fehler? Ja, das ist ungefähr so vor 3, 3,5 Jahren gewesen. Ich bin da mit Bekannten zusammen gewesen, wir haben ein bisschen gefeiert und dann kam dann jemand rein, den kannte ich nicht. Und der packte dann so ein Pfeifchen aus und hat da so Vorrichtungen, so Vorkehrungen getroffen und hat Kokain geraucht. Das hat mich irgendwie neugierig gemacht. Ich hatte da vorher überhaupt nie Kontakt mit. Kokain geraucht? Ja. Schnupft man das nicht in der Regel? Ja, in der Regel schnupft man das. Ich möchte die Technik hier nicht näher beschreiben, musst um das zu verleiten. Ja, ja. Und das muss man irgendwie chemisch aufbereiten, geht relativ einfach in Löffelchen und dann wird das umgewandelt und dann kann man das rauchen. Und da habe ich das mal probiert und habe da auch so einen Kick gekriegt und dann bin ich dabei hängen geblieben. Da hatte ich ein bisschen Erspartes, das habe ich dafür ausgegeben und dann drehte sich mein ganzes Leben nur noch um dieses Suchtmittel, nur um diese Droge Kokain. Um Koks. Das brauche. Bis heute? Nee, jetzt bin ich davon los. Also ich habe anschließend mein Haus verkauft. Ich habe dann in anderthalb Jahren ungefähr 250.000 Mark dafür ausgegeben. Ah, 250.000 Mark verkokst? Ja. Auch geraucht oder geschnupft? Dann nur geraucht. Nur geraucht, ja. Das Sniffen hat mir nichts gebracht. Wie viel Gramm hast du da pro Tag konsumiert? Ich kann das nicht sagen, was ich selbst davon... Wir haben immer nur gefeiert, was ich da selbst von genommen habe. So 6, 7 Gramm waren das am Tag immer. Das lässt sich auch leicht beschaffen und ich finde das auch sehr gefährlich. Ich bin da so weit hängen geblieben und ich habe meine Persönlichkeitsveränderung gar nicht mehr wahrgenommen. Was hast du beruflich gemacht in der Zeit? Ich war 15 Jahre im öffentlichen Dienst, habe Wechseldienst gemacht, habe alle Lohngruppen durchgemacht, habe alle Leistungszulagen bekommen, ich habe inzwischen Erwerbsunfähigkeitsrente, ich habe meinen Job verloren. Also ich wollte gerade sagen, wenn du jeden Tag 5 bis 7 Gramm gekokst hast, kannst du ja nicht im öffentlichen Dienst mehr gearbeitet haben. Ich konnte da nicht mehr arbeiten, ich bin dann krankgeschrieben worden, habe dem Arzt zuerst nicht die Wahrheit erzählt. Hab dem was vorgelogen, ich habe auch Angst gehabt, auf die Straße zu gehen, ich habe eine Angstneurose bekommen und ich bin wie gesagt dabei hängen geblieben, habe gar nicht gemerkt, wie ich mich verändert habe und dann habe ich das Haus verkauft, habe mir eine kleine Wohnung genommen, habe gedacht, wenn das Geld zu Ende ist, ich war so abhängig. Hattest du zu der Zeit eine Beziehung oder Familie? Ja, eine Familie nicht mehr und Beziehungen waren da etliche, aber hinterher waren nur noch die Beziehungen zu den Dealern beziehungsweise zu Abhängigen, auch zu abhängigen Frauen. Wie ging es dann weiter? Also du hast dir dann eine kleine Wohnung genommen? Habe ich mir eine kleine Wohnung genommen, da habe ich gedacht, naja, wenn das Geld zu Ende ist, wirst du sterben. So abhängig war ich davon. Ich habe nur noch fixiert gesehen, dieses weiße Pulver. Und hast den ganzen Tag nichts anderes getan, als mit irgendwelchen Leuten zusammen zu sitzen, gesessen zu haben und geraucht? Ja. Dann redet man um nichts und man redet um alles und um gar nichts und man merkt gar nicht mehr, wie man sich von der wahren Realität entfernt. Wann hast du gemerkt, ich muss die Notbremse ziehen, es geht so nicht weiter? Ja, das Ende ging. Ach, also, das immer komischer wurde, da man jeden Tag 1000 Mark oder jeden zweiten Tag spätestens 1000 Mark abhebt, die wurden dann schon ein bisschen seltsam. Dann war kein Geld mehr da und dann habe ich gedacht, na, jetzt willst du sterben. Dann habe ich Tabletten genommen. 160 Tabletten habe ich genommen und bin nach 3 Tagen wieder wach geworden. Das waren Gott sei Dank keine Schlaftabletten, das waren Tranquilizer und Antidepressiva. Dann bin ich wieder wach geworden nach 3 Tagen, dann waren hier Bekannte in meiner Wohnung und mit denen habe ich geredet. Dann bin ich wieder weg gewesen, das waren insgesamt so 5 Tage. Dann kam ich wieder zu mir. Dann habe ich gedacht, nee, so kann es nicht weitergehen. Jetzt ist auch der Suizid daneben gegangen. Irgendwie ist was in dir, was dich am Leben erhält. Dann habe ich hier 14 Tage zu Hause gesessen, habe mir Lebensmittel besorgt, kalten Entzug gemacht, Telefon rausgezogen. Ganz alleine alles? Ganz alleine, ja. Und dann habe ich durch die Telefonseelsorge eine Telefonnummer bekommen von einer Selbsthilfegruppe in A. Und da habe ich Kontakt gesucht, dann bin ich da hingegangen. Und da habe ich eben Beispiele gefunden, Leute, die 3, 4, 5 oder 15 Jahre clean sind. Und da bin ich am Anfang, die ersten 3, 4 Monate, bin ich da jeden Tag hingegangen. Hier im Ruhrgebiet ist in jeder größeren Stadt ist irgendein NA-Meeting. Oh ja, und seitdem bin ich clean. Wie nennt sich das NA-Meeting? NA, Narcotics Anonymous. Ah, das ist so ein Ableger, im Prinzip das gleiche Verhältnis, eine 12-Schritte-Gruppe wie Anonym Alkoholiker oder sowas. Ja, und da habe ich eben Hilfe bekommen. Ich habe rund um die Uhr, kann ich irgendwelche Leute anrufen, wenn ich Suchtdruck habe. Ich werde wie ein Alkoholiker nur ein trockener Besüchtiger bleiben. Ich werde immer gefährdet bleiben. Wie sieht das jetzt aus? Seit wann bist du clean? Seit April vergangenen Jahres. Seit April vergangenen Jahres. Ja. Und seitdem ist auch nichts passiert? Nein. Kein Rückfall? Nein. Hast du dich beruflich auch irgendwie wieder eingliedern können? Ja, ich habe keine Arbeit. Ich habe jetzt meine EU-Rente bis zum 65. Lebensjahr, bis die Altersregelrente ausgesprochen wird. Was heißt EU-Rente? Erwerbsunfähigkeitsrente. Ja. Also ich bin nicht berufsunfähig, ich kann gar nicht mehr arbeiten. Ich habe wirklich manchmal noch solche Angstanfälle, dass ich gar nicht auf die Straße gehen kann. Ist alles noch, sind vollgeschädigt. Ja, ja. Und ja, also ich gehe mal davon aus, nachdem was du alles mitgemacht jetzt hast, dass du das irrsinnig bereust, damals zugegriffen zu haben. Ja, also mitgemacht zu haben. Das war nur einmal ein bisschen Neugierde. Und sofort bin ich dabei hingeblieben. Das musste ich ja damals, nach dem einmal musste ich das ja ungeheuer beeindruckt haben, ne? Dass du dann dabei geblieben bist. Ja, ich will das hier nicht so schildern, was mich da so beeindruckt hat. Jedenfalls, ich bin dabei hängen geblieben, weil ich gedacht habe, das ist es. Ich habe mich freier gefühlt, ich habe mich lockerer gefühlt, ich habe mich stark gefühlt, vielleicht alles Dinge, die ich im normalen Leben vorher nicht so erreichen konnte. Und das ist aber ein Trugschluss. Ja. Wie siehst du denn jetzt, du bist ja auch noch, ist auch kein Alter, du bist 55, wie siehst du jetzt deine weitere Perspektive? Ich habe jetzt eine kleine Nebenbeschäftigung, dass ich wenigstens noch eine Aufgabe habe, so im Rahmen des 620-Mark-Gesetzes kann ich dann nebenbei arbeiten und also ich sehe mein Leben als total verfuscht an. Wenn man eine so große Summe, die man sich zusammengespart hat, die durch Immobiliensteigerung eben zu dieser Summe geworden ist, wenn man die so durch den Schornstein jagt. Und der gute Job ist weg, ne? Der gute Job ist weg, ja. Also, aber positiv daran ist, dass du dich jetzt wieder im Griff hast. Ja. Das ist das Allerwichtigste überhaupt. Ja. Und ich wünsche dir von Herzen, dass es weiter bergauf geht und dass auch diese Neurosengeschichten, die du gerade angedeutet hast, dass die auch allmählich sich zurückentwickeln. Ja, das tun sie. Und ich habe wirklich viele, viele neue Freunde gewonnen, die nichts mit den Drogen auf nichts mehr zu tun haben wollen und die wirklich zu einem halten. Wirklich echte Freunde. Alles Gute weiterhin, Rüdiger. Danke, Domi. Tschüss. Tschüss. Tschüss. Sophia. 19 Jahre. Sophia, ne? Ja, genau. Sophia. Ja, genau. Wie schlecht ausgesprochen. Ja. Sophia, jetzt bin ich aber gespannt auf deinen schlimmsten Fehler. Ja. Ich habe eine sehr, sehr gute Freundin, meine beste Freundin, meine Schwester, so die einzige Person in meinem Leben, so die mir richtig was bedeutet. Das ist deine Schwester auch? Nee, das ist meine beste Freundin. Achso, ist wie eine Schwester? Wie eine Schwester, genau. Wir sind schon seit 10 Jahren befreundet, auch das beruht auch auf Gegenseitigkeit, also sie denkt genauso über mich. Und voriges Jahr, im Dezember, habe ich mit ihrem Freund geschlafen. Und zwar waren die bis dahin 3 Jahre zusammen. Ich hoffe nur einmal bis... Ja, ja. Ja, also ich habe das doch nicht aus Lust getan oder aus Liebe zu ihm. Sondern? Ich habe das deswegen getan, weil die Beziehung also in der Zeit total kaputt war. Und ich konnte mir einfach nicht mehr angucken, wie kaputt die war. Weil ich auch hast du aus Mitleid gesagt, ach, dann schlafe ich mal mit dem Typen. Nee, nee, so war das nicht. So war das nicht. Wir hatten auch mal... Also Lust musste... Ja. Über dieses Thema. Mhm. Von wegen... dass ich hier beweisen könnte, so von wegen, dass er von einer Seite scheiße ist. So. Obwohl der gar nicht so scheiße ist. So. Aber ach so, du hast aus Testgründen mit ihm geschlafen. Ja. Hat die Freundin, weiß die Freundin das denn? Das weiß sie. Das weiß sie? Ist doch jetzt neben mir. Ja, ja. Also hast du es ihr damals auch direkt erzählt? Nein. Warum nicht? Ich habe es ihr nicht erzählt, weil das am Ende ganz anders verlaufen ist, als geplant war. Also, wie ist es denn dann verlaufen? Der ist ausgedreht, also durchgedreht, der Freund, und der hat das dann gesagt. Ich habe es erstmal abgestritten, weil er total auch für mich ein Schock war. Mhm. Und dann haben wir uns getrennt. Also wir hatten bis vor 2 Monaten keinen Kontakt miteinander. Mhm. Sie war auch weiterhin mit den Jungen zusammen. Also wer heißt jetzt wir? Du und deine Freundin oder du und der Typ? Nee, nee, sie. Sie war weiterhin mit dem zusammen. Aber du nicht mit ihr. Mit ihr nicht mehr. Ah ja. Ja. Mhm. Warum war es dein größter Fehler? Warum? Weil ich die einzige Person von meinem Leben, die mir was bedeutet, habe ich voll die Scheiße gemacht. Mhm. So, also. Hast du keine Lust, auch doch irgendwie damals dabei empfunden, mit dem Mann zu schlafen? Nein. Überhaupt nicht. Du hast gerade gesagt, die beste Freundin sitzt neben dir. Ja. Gib sie mir doch mal eben aus. Ja. Ja, hallo? Mit wem spreche ich? Vanessa. Ja. Also, ich habe ja nun gerade alles erfahren, was Sophia erzählt hat. Mhm. Hast du ihr verziehen? Ja, ich sag mal, die Zeit halt Wunden verzeihen ist auf eine Art und Weise falsch. Ich sag mal, ich brauche auf jeden Fall noch eine Zeit, ihr zu verzeihen. Mhm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das Vertrauen erstmal erheblich erschüttert ist, ne? Nach auf so jeden einer Fall. Sache. Und das dauert dann wirklich eine Weile, ehe das wieder gekittet werden kann, ne? Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch eine Zeit lang keinen Kontakt miteinander. Mhm, hat sie gerade erzählt. Mhm. Dann kam es auf einmal wieder dazu. Als du das damals erfahren hast. Ja. Das hast du von ihr erfahren, ne? Nee, von ihm. Von ihm hast du es auch noch erfahren. Er hat es mir gesagt, ja. Hast du es glauben können überhaupt? Nein. Mhm. Ich bin vom Glauben abgefallen, sozusagen. Und hast du sie denn irgendwann zur Rede gestellt? Vorher schon. Ich habe es irgendwie schon gerochen, weil ja wir hatten, ja nicht direkt gerochen, wir hatten alle zusammen Streit, sag ich mal so. Mhm. Und also ich mit ihm und sie hat versucht, uns wieder so zusammenzubringen und dann hat es irgendwie doch nicht wieder geklappt. Also eine sehr verquaste Geschichte, alles, ne? Ja, alles. Auch. Also ich war 3,5 Jahre mit ihm zusammen. Du bist auf jeden Fall jetzt mit dem Typ nicht mehr zusammen? Jetzt nicht mehr, nee. Obwohl ich ihm auch keinen Kontakt mehr im Moment mit ihm habe, obwohl ich sehr gerne mit ihm Kontakt hätte. Also ich höre schon, das ist vielleicht alles noch gar nicht ausgestanden, die ganze Sache. Egal, auf jeden Fall, ihr beide nähert euch wieder an. Ja, auf jeden Fall. In den letzten 2 Monaten auf jeden Fall. Und sie hat hier angerufen, ich meine, das ist ja auch ein großes Bekenntnis, wenn sie sagt, das ist mein größter Fehler, so kann das vielleicht auch jetzt dazu beitragen, dieses Gespräch in der Sendung, dass du ihr vielleicht ein bisschen näher kommen kannst wieder. Nee, mache ich auch, auf jeden Fall. Ich wünsche euch beiden für eure Freundschaft alles Gute. Alles schönen klar, Gruß an Sophia. Tschüss. Okay, tschüss. Tschüss. Manuela, 35 Jahre alt. Ja, hallo. Ja, Manuela, hi. Also, ich verfolge deine Sendung ja jetzt schon länger und habe auch versucht, öfters schon mal durchzukommen, aber es hat nie geklappt. Aber jetzt. Ja, aber jetzt, schön. Und jetzt unterhalten wir uns über deinen größten Fehler. Ja, mein größter Fehler ist, dass ich mit einem Mann zusammengeblieben bin, der meine Tochter vor 6 Jahren missbraucht hat. Mhm. Und, ich habe damals die Schuld auch bei mir gesucht und... Ist er in den Knast gewandert? Ja, ich habe ihn angezeigt. Du hast ihn angezeigt? Mhm. Mhm. Wie lange, zu wie vielen Jahren? 2 Jahre, 3 Monate. Mhm. Und dann, du hast ihn während des Knastes, hast du ihn weiter besucht und hast zu ihm gehalten? Ja, ich habe zu ihm gehalten, ich habe ihn besucht, auch die Kinder mit. Wie, die Kinder, die er missbraucht hat? Nein, er hat meine Tochter missbraucht. Und welche Kinder haben ihn dann mit besucht im Knast? Ja, ich hatte einen Sohn mit ihm. Mhm. Und dann habe ich noch einen Sohn, der ist jetzt 18. Achso, diese Tochter, das ist nicht seine Tochter gewesen, nein, das ist dein Kind. Wie alt war das Kind? Damals? Die war damals 6 Jahre. 6 Jahre? Ich habe es nicht gewusst. Wie oft hat er das gemacht? Also es muss über 2 Jahre gegangen sein. Hat er das 6-jährige Kind missbraucht? Ja, nicht jetzt in dem Sinne, dass er jetzt, also... Geschlechtsverkehr mit ihr? Nee, hatte? Nee, das nicht. Das nicht? Das nicht. Sondern, was hat er gemacht? Berührung und ja, sich Lust geholt und dann selber eben. In Anwesenheit des Kindes? Nein, ja auch, aber auch alleine. Und wie hast du das damals rausgekriegt? Na, durch Zufall, durch Bekannte, dass meine Tochter Dummheiten erzählt hat. Und dann bin ich das auf den Grund gegangen, weil ich dachte, ein Kind kann ja sowas nicht auf heiterem Himmel erzählen. Wenn man als Elternteil, in deinem Fall jetzt als Mutter, erfährt, dass dem eigenen Kind so etwas angetan wurde, dreht man da nicht völlig durch? Doch. Und kriegt den absoluten Hass und will mit diesen Menschen überhaupt nichts mehr zu tun haben und wünscht dem die schlimmste Anlage. Ich habe versucht, ihn zu zerstören und ich habe gedacht, ich muss jetzt bei ihm bleiben, also ich habe alles versucht. Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre er ja gar nicht bestraft worden. Also ich hätte ihn ja gar nicht... Also du bist bei ihm geblieben, um ihn psychisch zuzusetzen? Nein, ich bin erstmal bei ihm geblieben, damit er bestraft wird, in den Knast kommt. Mhm. Weil es ist ja heute so, die Kinder werden ja gar nicht geglaubt. Mhm. Warum hast du ihn dann im Knast besucht? Na, weil ich... Er hat mir dann... alles erklärt und weshalb alles passiert ist und... Hast du ihn da verziehen? Verziehen habe ich nicht, bis heute noch nicht. Warst du freundlich zu ihm, wenn du ihn besucht hast im Knast? Ich sage ja schon gerade, ich habe auch die Schuld bei mir gesucht. Was natürlich Blödsinn ist, ne? Ja, ich habe auch gedacht, ich wäre mit schuld und... Wie lange warst du dann danach mit dem noch zusammen? Ich bin immer noch mit ihm. Du bist immer noch mit ihm zusammen? Wir haben mittlerweile 2 Kinder und da hat sich völlig geändert. Mhm. Überhaupt gar nicht. Wie stehst du denn heute zu ihm? Nein, ich weiß heute, dass ich mich auf ihn verlassen kann und dass dieses nicht mehr passieren würde. Bloß, ich kann es nicht vergessen. Ich kann es nicht verzeihen und ich denke immer noch, hast du dich ja auch, ein Fehler gewesen. Genau, du hast dich bei mir gemeldet. Mein größter Fehler war, hast du gerade gesagt, dass ich mit dem Mann zusammengeblieben bin. Mhm. Weil es gibt keine Garantie dafür und... Liebst du diesen Mann? Wenn ich ehrlich sein soll, nein. Ja, dann verstehe ich überhaupt gar nichts mehr. Ich verstehe es nicht mehr. Der Mann hat deinem Kind so einen Schaden zugefügt und du liebst ihn nicht einmal, wobei ich das auch... Ja, aber dann, was soll ich machen? ...dann auch nicht verstehen könnte, dass man einen Mann noch liebt, der so etwas gemacht hat. Aber du liebst ihn nicht. Wieso bist du mit ihm zusammen und setzt vielleicht deine... Wohin soll ich? Ich habe kein Geld, gar nichts. Ja, nee, also das ist kein Grund. Also es gibt genügend Möglichkeiten über Sozialamt. Habe ich alles versucht. Ja, aber das ist kein Grund, mit so einem Mann zusammenzubleiben. Also es gibt irgendwelche anderen Mittel und Wege. Und die Gefahr, ich weiß nicht, ich will es jetzt nicht zu sehr schwarz machen, aber irgendwie denkt man doch immer daran, der könnte das nochmal machen. Denkt man, ja, richtig. Wie alt sind die Kinder jetzt? Meine Tochter ist jetzt 15, mein Sohn ist 18, der andere ist 12, ich habe 5 Kinder, ne? Mhm. Also, es geht ja nur um meine Tochter jetzt. Ja, ja, gut, klar. Ja, ja. Kannst du mit diesem Mann überhaupt noch zärtlich und intim sein? Eigentlich nicht. Eigentlich mache ich nur das, was ihn befriedigt, praktisch. Also, um ihn ruhig zu stellen. Mhm. Du hast dabei überhaupt keine Freude und nichts. Ach nee, kann ich nicht sagen. Oh, Manuela. Also ich finde, das ist eine falsche Entscheidung. Du wirst deine Gründe haben, aber ich glaube, dass es immer irgendwelche anderen Auswege gibt. Vor allen Dingen jetzt, wo die Kinder... Die suche ich bis heute noch. Möchtest du mit meinem Psychologen noch ein paar Worte reden gleich? Sehr schön. Ja, dann leg mal auf und nein, heute ist Annette da. Annette ruft dich gleich zurück. Ja, okay. Danke. Alles Gute. Tschüss. Und noch alles Gute für deine Sendung. Ich danke dir herzlich. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, in der Technik heute Nacht Annette Bastian. Morgen offene Talk-Radio-Sendung, 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr WDR Fernsehen. Ihr könnt mich anrufen zu jedem Thema und unser mobiles Bildtelefon ist morgen unterwegs in Köln, im Savoy, in der Diskothek Savoy. Und dort ist eine riesen Lesben. Party, die Lesben-Schwofen in Köln morgen. Ich wünsche euch eine schöne Nacht. Bis morgen. Ciao.